Um seine Unschuld zu unterstreichen, gründet er 1945 das Emergency Committee of Atomic Scientists, das sich zur Aufgabe macht, die friedliche Nutzung der Atomenergie voranzutreiben und vor den verheerenden Folgen der atomaren Aufrüstung zu warnen. Bis ans Ende seines Lebens, am 18. April 1955, widmet er seine ganze Kraft dieser Aufgabe. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 bis 1938. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Das Osmanische Reich liegt in Trümmern. Lange ist es her, dass Europa vor den türkischen Kriegern zitterte. Dass sie ihre arabischen Besitzungen verlieren, damit können sich die stolzen Türken noch abfinden. Doch die Siegermächte, England, Frankreich und Italien, vor allem aber der Nachbar Griechenland, besetzen nun auch Teile des türkischen Kernlandes, die Hauptstadt Istanbul und die Mittelmeerküste. Von Izmir aus stoßen griechische Truppen weit ins Landesinnere vor. Ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung schlagen sie eine Schneise der Verwüstung. Im anatolischen Hinterland beginnt sich Widerstand zu regen. Entlassene Soldaten formieren sich zu Milizen. Es kommt wiederholt zu Scharmützeln mit Minderheiten, die von den Alliierten protegiert werden, aber auch mit den Besatzungstruppen selbst. Die Siegermächte drängen Sultan Mehmed VI., den sie als machtlose Marionette auf seinem Thron belassen haben, in Anatolien wieder Recht und Ordnung herzustellen. Und so entsendet der Sultan einen verdienten General, einen Helden des Ersten Weltkriegs, als mit allen Vollmachten ausgestatteten Heeresinspekteur, der die Lage wieder unter Kontrolle bringen soll. Es ist der 19. Mai des Jahres 1919, als der 38 Jahre alte Mustafa Kemal in Samsun an der Schwarzmeerküste anatolischen Boden betritt. Dies ist das Datum, an dem die Geschichte der modernen Türkei beginnt, so die Meinung etlicher Historiker. Denn von diesem Tag an führt Mustafa Kemal, anstatt die Lage zu beruhigen, den türkischen Widerstand gegen die Besatzer an. Erfolgreich kämpft er, mit Waffengewalt wie auf diplomatischem Parkett, für eine geeinte, souveräne und nach Europa orientierte Türkei. Das Parlament verleiht dem Staatsgründer, der die Türkei bis zu seinem Tode als Präsident führen wird, später den Namen Atatürk, Vater der Türken. So bedeutsam ist dieser 19. Mai für Mustafa Kemal Atatürk, dass er dieses Datum später als seinen Geburtstag angibt. Seinen wirklichen Geburtstag kennt er überhaupt nicht. Nichts Ungewöhnliches in der damaligen Zeit. Atatürk kommt irgendwann im Frühjahr 1881 in Saloniki zur Welt. Seine Eltern geben ihm den Namen Mustafa. Saloniki, das noch vor dem Ersten Weltkrieg an Griechenland fallen wird, ist damals eine geschäftige, von türkischen, griechischen und bulgarischen Einflüssen geprägte Hafenstadt des Osmanischen Reiches. Mustafas Vater, Ali Riza, hatte als Offizier am türkisch-russischen Krieg teilgenommen und danach eine Stellung als einfacher Zollbeamter an der mazedonischen Grenze erhalten. Dort hatte er auch die 20 Jahre jüngere Bauerntochter Sübeytje geheiratet. Von ihren 6 Kindern erreichen nur 2 das Erwachsenenalter, Mustafa und seine Schwester Makbule. Der Vater stirbt früh, Mustafa ist da erst 7 Jahre alt. Und doch hat Ali Riza großen Einfluss auf den Werdegang seines Sohnes. Schon bei der Geburt soll er sein Schwert über die Wiege des Erstgeborenen gehängt und ihn so, nach altem Brauch, für eine Militärlaufbahn auserkoren haben. Auch schickt er den Jungen nicht auf eine traditionelle religiöse Schule, wie es die Mutter gerne gesehen hätte, sondern auf eine moderne weltliche Lehranstalt. Zeitlebens wird sich Mustafa diesem vom verstorbenen Vater vorgezeichneten Weg verpflichtet fühlen. In der Kadettenschule, die der Heranwachsende besucht, ist ein Mathematiklehrer so von seinen Leistungen beeindruckt, dass er Mustafa den Beinamen Kemal, auf Deutsch der Vollkommene, gibt. Glänzende Abschlussnoten sichern dem 18 Jahre alten Mustafa Kemal schließlich einen Studienplatz an der Militärakademie in Konstantinopel, wie Istanbul damals noch heißt. Eine glänzende Militärlaufbahn scheint ihm gewiss zu sein, wenn er politisch nicht auffällig wird. Denn im Reich von Sultan Abdülhamid II. Gärt es. Die osmanische Gesellschaft ist in überkommenen Traditionen erstarrt, die Herrschenden haben jegliche Glaubwürdigkeit im Volk verloren. Jede Form der Opposition wird unterdrückt. Die jungen Offiziere der türkischen Armee, die während ihrer Ausbildung auch mit demokratischen und revolutionären Ideen in Berührung gekommen sind, wollen das repressive Regime des Sultans nicht länger akzeptieren. Und so schließt sich auch Atatürk der reformorientierten jungtürkischen Bewegung mit ihrem Komitee für Einheit und Fortschritt an. Seinen Vorgesetzten bleibt dies natürlich nicht verborgen, und so findet er sich schnell in der entlegenen Garnisonsstadt Damaskus wieder. Doch nicht nur politisches Engagement, auch weniger erstrebenswerte Charakterzüge eignet sich Atatürk schon zu Anfang seiner Militärzeit an. Um der Eintönigkeit des Soldatenlebens in Friedenszeiten zu entfliehen, trinkt er viel und gibt sich sexuellen Eskapaden hin. Zeitlebens wird er von beidem nicht lassen können. Im Juli 1908 zetteln die im Komitee für Einheit und Fortschritt vereinten Jungoffiziere einen Aufstand an, der den Sultan schließlich zu Zugeständnissen zwingt. Widerwillig setzt Abdülhamid II. Eine Verfassung in Kraft, die das Osmanische Reich zu einer konstitutionellen Monarchie macht. Einer der Helden der jungtürkischen Revolution ist der Offizier Enver, der als General den Beinamen Pascha erhalten wird. Enver Pascha schwingt sich in den Folgejahren zum starken Mann in der Armee und schließlich im Staate auf. In der Außenpolitik sucht er die Nähe zum deutschen Kaiser, an dessen Seite das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg eintreten wird. Atatürk sind diese Entwicklungen allesamt zuwider. Militärs sollten nicht gleichzeitig eine führende Rolle in der Politik spielen, so seine Überzeugung. Auch hält er die Annäherung an Deutschland und Österreich-Ungarn für fatal, sagt ihm doch sein militärischer Sachverstand, dass mit diesen ein Krieg gegen die anderen europäischen Großmächte nicht zu gewinnen sein wird. Es verwundert daher nicht, dass ihm großes Misstrauen seitens der Militärführung entgegenschlägt. Atatürk und Enver Pascha sind längst erbitterte Rivalen und sich in tiefer Abneigung verbunden. Noch hat der ein Jahr jüngere Enver Pascha die Oberhand und blockiert Atatürks Offizierslaufbahn, indem er ihn auf so bedeutungslose Posten wie den eines Militärattachés in Sofia abschiebt. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und der Soldat und Offizier Atatürk will nur noch eines, an die Front. Auch Enver Pascha mag nicht länger auf einen der talentiertesten Offiziere der türkischen Armee verzichten und überträgt ihm das Kommando der auf Gallipoli stationierten 19. Division. Eine auf den ersten Blick wenig anspruchsvolle Aufgabe, liegt doch die Halbinsel Gallipoli an der Meerenge der Dardanellen, fernab vom Kriegsgeschehen. Doch anders als der Generalstab ist Atatürk davon überzeugt, dass die englische Flotte früher oder später einen Angriff auf diese strategisch wichtige Meerenge, die gleichzeitig das Tor zur Hauptstadt Konstantinopel darstellt, wagen wird. Und in der Tat, im Frühjahr 1915 landen englische Truppen auf Gallipoli. Doch mit Atatürk steht ihnen ein ausgebuffter Truppenführer gegenüber. Seine Soldaten sind hervorragend vorbereitet und kämpfen aufopferungsvoll gegen die englischen Invasoren. Denen bleibt nichts anderes übrig, als sich in ihre Schützengräben unweit des Strandes zurückzuziehen. Ende 1915 gesteht sich die englische Militärführung die Aussichtslosigkeit des Unterfangens ein und zieht ihre Truppen ab. Atatürk wird als Retter von Konstantinopel gefeiert. Auf der Gegenseite muss der englische Kriegsminister, ein junger Politiker namens Winston Churchill, seinen Hut nehmen. Wie sollte ich wissen, dass unseren Armeen ein Soldat gegenüberstand, wie ihn die Geschichte alle Jahrhunderte nur einmal hervorbringt, versucht er sich zu rechtfertigen. 1916 wird Atatürk endlich in den Rang eines Generals befördert. Zwar kann er später vielfach sein militärisches Geschick beweisen, doch den militärischen Zusammenbruch kann auch er nur hilflos mit ansehen. Am 30. Oktober 1918 kapituliert das Osmanische Reich und die jungtürkischen Führer um Enver Pascha setzen sich ins deutsche Exil ab. Sultan Mehmed VI. Klammert sich an seinen Thron, den er erst vor kurzem bestiegen hat, und sichert den Alliierten seine volle Kooperation zu. De facto aber übernehmen die Siegermächte, allen voran England und Frankreich, die Regierungsgewalt. Dass das Osmanische Reich alle seine nicht von Türken bewohnten Provinzen verlieren wird, steht außer Frage. Doch was wird aus Anatolien und dem europäischen Teil der Türkei um Istanbul? Die Hauptstadt und die Küstenstädte werden nach und nach von alliierten Truppen besetzt. Wer kann die einst so mächtige türkische Nation jetzt noch vor dem völligen Untergang bewahren? Es wird der Kriegsheld Atatürk sein. Vom Sultan nach Anatolien geschickt, um die Lage im Sinne der Siegermächte unter Kontrolle zu bringen, facht er den türkischen Widerstand erst richtig an. Der Sultan sei ein Gefangener der Alliierten, ruft er den Menschen zu, und er, Mustafa Kemal, sei nach Anatolien gekommen, um der Besatzung ein Ende zu bereiten und die Unabhängigkeit der türkischen Nation wiederherzustellen. Den Befehl zur unverzüglichen Rückkehr nach Istanbul ignoriert er erwartungsgemäß, stattdessen quittiert er den Militärdienst. Nichts als sein Charisma und seine Vision eines modernen türkischen Nationalstaats bleiben ihm jetzt noch. Und doch sammelt sich um ihn der Widerstand gegen die Besatzer und auch die in Anatolien versprengten Offiziere und Truppen unterstellen sich freiwillig seinem Kommando. Atatürk verliert keine Zeit. Er ruft Wahlen zu einem unabhängigen Parlament aus. In der zentralanatolischen Stadt Ankara, 500 Kilometer von Istanbul entfernt und damit dem Zugriff der Siegermächte entzogen, tritt im Jahre 1920 die große Nationalversammlung zusammen und wählt Atatürk zu ihrem Präsidenten. Fortan gilt es für ihn, zwei Ziele zu erreichen. Erstens, die griechischen Truppen von türkischem Gebiet zu vertreiben, was ihm innerhalb von 2 Jahren gelingen wird. Zweitens will er die internationale Anerkennung seiner Regierung als Vertreter einer unabhängigen Türkei erlangen. Dieses Ziel ist am 24. Juli 1923 erreicht, als die Siegermächte im Vertrag von Lausanne der Türkei in den bis heute geltenden Grenzen die volle Souveränität zurückgeben. Und natürlich kommt nur ein Mann als Präsident der neu gegründeten türkischen Republik in Frage: Mustafa Kemal Atatürk. Wer glaubt, Atatürk gibt sich mit der erfolgreichen Staatsgründung zufrieden, der irrt gewaltig. Denn nach Jahrhunderten der Prägung durch den Islam und die arabische Hochkultur will er die Türkei nach Europa führen. Dabei denkt er nicht in Generationen, im Gegenteil. Sollte ich eines Tages großen Einfluss oder Macht besitzen, halte ich es für das Beste, unsere Gesellschaft schlagartig, sofort und in kürzester Zeit zu verändern. So schreibt er es schon Jahre zuvor in sein Tagebuch. Wohin Atatürk die türkische Gesellschaft führen will, wird schon bei seiner Hochzeit im Jahre 1923 deutlich, als der 42-Jährige die 17 Jahre jüngere Latife heiratet. Die Tochter eines wohlhabenden Händlers aus Izmir hat eine westliche Erziehung genossen und verkörpert das Idealbild der modernen europäischen Frau. Die Ehe schließt der Bürgermeister von Izmir und kein islamischer Würdenträger. Bei der Gelegenheit verkündet Atatürk im Übrigen gleich, dass fortan alle Eheschließungen von Vertretern des Staates durchzuführen seien. Die Säkularisierung, das Zurückdrängen des Islam aus Politik, Bildung und Rechtsprechung, besitzt für Atatürk den höchsten Stellenwert bei der Modernisierung von Staat und Gesellschaft. Bisher war im Osmanischen Reich eine Trennung zwischen Religion und Staat gänzlich unbekannt. Der Sultan als weltlicher Herrscher bekleidete stets auch das Amt des Kalifen, des obersten geistlichen Führers der Muslime. Nachdem Atatürk den letzten Sultan Mehmed VI. Bereits im Jahr 1922 politisch kaltgestellt hatte, verkündet er 2 Jahre später auch die Abschaffung des Kalifats. Gleichzeitig lässt er konfessionelle Schulen und Klöster schließen. Praktisch über Nacht setzt er das jahrhundertealte islamische Rechtssystem außer Kraft und übernimmt 1:1 das Schweizer Zivilrecht, das italienische Strafrecht und das deutsche Handelsrecht. Dass die Rolle der Frau gestärkt werden muss, wenn die Modernisierung der türkischen Gesellschaft Erfolg haben soll, davon ist Atatürk überzeugt. Und so öffnet er die Universitäten für weibliche Studierwillige und setzt das Frauenwahlrecht durch. Auch im Privaten fördert er neue Rollenmodelle. Nachdem seine Ehe mit Latife schon nach 2,5 Jahren kinderlos geschieden wird, verlegt er sich in der Folge darauf, junge Frauen zu adoptieren und nach Kräften zu unterstützen. So sollte eine seiner Adoptivtöchter die weltweit erste Kampfpilotin werden. Auch im Bildungsbereich läutet Atatürk ein neues Zeitalter ein. Als er sein Amt als Präsident antritt, zählt der Großteil der Menschen im Osmanischen Reich zu den Analphabeten. Die in arabischer Schrift verfasste Hochsprache beherrscht ohnehin nur die Oberschicht. Deshalb erklärt Atatürk das Türkisch des Volkes zur Amtssprache und führt gleichzeitig das lateinische Alphabet ein. Als Lehrer der Nation reist der Präsident selbst unermüdlich durch die Provinzen, um an der Schultafel das einfache Volk für Lesen und Schreiben zu begeistern. Doch damit nicht genug der Veränderung. Auch ihr Äußeres sollen die Türken an Europa anpassen. So verbietet Atatürk kurzerhand den Fes, jene traditionelle rote Kappe mit schwarzer Kordel, die fast alle Männer im Osmanischen Reich tragen. Wer sich nicht an die neue Kleiderordnung hält, wird hart bestraft. Warum ihm das Verbot des Fes so wichtig war, begründet Atatürk später so: Es war notwendig, den Fes zu beseitigen. Der auf unseren Köpfen saß wie ein Zeichen der Unwissenheit, des Fanatismus, des Hasses gegen den Fortschritt und die Zivilisation, und an seine Stelle den als Kopfbedeckung der ganzen zivilisierten Welt üblichen Hut zu setzen und unter anderem auch zu zeigen, dass zwischen der türkischen Nation und der großen Familie der Zivilisation kein Unterschied in der Denkweise bestand. So gründlich zieht Atatürk seine Modernisierungskampagne durch, dass es kaum zu glauben ist, dass ihm im Inneren nur wenig Widerstand entgegenschlägt, den er allerdings ohne Nachsicht niederschlagen lässt. Herrscht er aber deswegen wie ein Diktator? Definitiv nicht. Auch wenn die Türkei unter seiner Präsidentschaft ein Einparteienstaat mit einer autoritären Führung ist, sieht er selbst diesen Zustand nur als notwendigen Übergang zu einer lebendigen Demokratie. Und so wird es auch kommen. Nach Atatürks Tod etabliert sich in der Türkei ein demokratisches Mehrparteiensystem. Der Personenkult, der schon zu Lebzeiten um Atatürk entsteht, erinnert auf den ersten Blick an faschistische Führer wie Mussolini oder Hitler. Doch politisch ist er von diesen meilenweit entfernt. Auf dem internationalen Parkett sucht Atatürk nicht die Konfrontation, sondern den Ausgleich mit früheren Gegnern, allen voran Engländern und Griechen. Und so legt Atatürk den Grundstein dafür, dass die Türkei im Zweiten Weltkrieg ihre Neutralität wahren kann. Mitte der 30er Jahre verschlechtert sich der Gesundheitszustand Atatürks zusehends. Der übermäßige Alkoholkonsum, dem er seit seiner Zeit auf der Offiziersschule frönt, hat vor allem seiner Leber zugesetzt. Und so ist es eine zu spät behandelte Leberzirrhose, die dem Leben des 57-Jährigen am 10. November 1938 ein Ende setzt. Große Trauerbekundungen aus allen Teilen des Volkes begleiten Atatürks letzten Weg von Istanbul nach Ankara, wo er beigesetzt wird. Auch heute noch ist Atatürk überall gegenwärtig in der Türkei. In jeder Wohnung, in jedem Geschäft, in jedem Büro, so scheint es, hängt ein Porträt von ihm. Die Menschen wissen, was sie dem Mann zu verdanken haben, der aus den Trümmern des Osmanischen Reiches eine moderne, Europa zugewandte Türkei geformt hat. Und auch wenn der Islam derzeit wieder an Bedeutung gewinnt, bleibt die türkische Gesellschaft als solche dem säkularen Erbe Atatürks treu. Pablo Picasso, 1881 bis 1973. Noch ein letzter Blick auf die übermannshohe, fast quadratische Leinwand, dann legt Picasso den Pinsel zur Seite. Das Gemälde Les Demoiselles d'Avignon ist fertig. Die Anspannung des Künstlers steigt. Er spürt, mit diesem Bild hat er Neuland betreten. Was werden seine Kritiker von diesem neuartigen Gemälde halten? Die Aufregung ist in der Tat groß, als das Bild der Öffentlichkeit präsentiert wird. Denn Picasso hat die Realität radikal verändert. Die abgebildeten Mädchen sind zwar tatsächlich Prostituierte, aber der Betrachter weicht vor ihren Avancen entsetzt zurück. Wilde, maskenhaft verzerrte Gesichter verleihen dem Bild eine unheimliche Kraft. Dieses Werk, das erste, das die Bezeichnung kubistisch verdient, stößt zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchweg auf Ablehnung. Eine Welle der Empörung und des Spotts schlägt Picasso entgegen. Und das, obwohl der 26-jährige Maler bereits äußerst angesehen ist. Sogar seine Freunde und ihm wohlgesonnene Kritiker sehen durch das Werk die gängige Kunstvorstellung missachtet. Doch mit diesem Gemälde hat Picasso einen Meilenstein in der Kunst des 20. Jahrhunderts gesetzt und den Grundstein für eine neue Kunstrichtung gelegt, den Kubismus. Immer auf der Suche nach Neuem experimentiert Pablo Picasso sein ganzes Leben lang mit verschiedenen Techniken. Sein Vermächtnis, das über 15.000 Werke umfasst, setzt sich zusammen aus einem Repertoire traditioneller und experimenteller Malerei, aus Grafiken, Lithografien und Skulpturen. Sie alle sind facettenreich, lebendig und anregend. Mit seinem Schaffen hat er neben dem Kubismus viele weitere moderne Kunststile beeinflusst. Pablo Picasso, das Universalgenie, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Repräsentant der modernen Kunst. Schon zu Lebzeiten wird er zur Legende. Am 25. Oktober 1881 kommt das erste Kind des Malers José Ruiz Blasco und dessen Frau Maria Picasso López zur Welt. Pablo Ruiz y Picasso. Seine Kindheit verbringt Pablo in seiner spanischen Geburtsstadt Malaga. Schon früh regt ihn sein Vater zu malen an und erteilt ihm Zeichenunterricht. Der Junge ist begabt. Bereits mit 11 Jahren besucht er die Kunstschule von La Coruña. Im Herbst 1895 ziehen die Picassos nach Barcelona um, denn der Vater hat an der dortigen Kunstakademie eine Professur erhalten. Doch nicht nur der Vater, auch der Sohn kommt einen großen Schritt weiter. Pablo besteht die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie mit Bravour. Er ist ein brillanter Student und darf 2 Klassen überspringen. Seine Bilder, in altmeisterlicher Manier gemalt, versetzen alle in Erstaunen. Bereits zu dieser Zeit wird Picasso von den Malerkollegen seines Vaters und Lehrers als einer der ihren anerkannt. Kaum 16 Jahre alt wird Pablo in die Königliche Akademie San Fernando in Madrid aufgenommen. Und bereits 2 Jahre später eröffnet er in der spanischen Hauptstadt seine erste Ausstellung. Der junge Künstler Picasso wird zusehends bekannter. Sein Geld verdient er sich mit Illustrationen für Zeitungen. Nun kann er endlich in die französische Hauptstadt Paris reisen, von der er während seines Studiums so viel gehört hatte. Zusammen mit seinem Freund Casagemas macht er sich im Oktober 1900 auf den Weg. Die beiden jungen Männer beziehen ein Atelier am Montmartre. Und Picasso hat Glück. Seine Kunst lässt sich in Paris gut verkaufen. Der Direktor der Kulturzeitschrift Le Figaro bietet ihm 150 Francs im Monat für 3 Bilder. Ein Einkommen, das Pablo für ein ganzes Jahr ein unbeschwertes Leben in der Kunstmetropole Paris ermöglichen sollte. Doch die unbeschwerte Zeit ist nur von kurzer Dauer. 1901 treibt Liebeskummer Picassos Freund Casagemas in den Selbstmord. Der junge Künstler ist fassungslos. Tief getroffen sucht er Zuflucht in der Malerei. Es beginnt die sogenannte blaue Periode, in der schwermütige Bilder wie die Absinthtrinkerin entstehen. In dieser Schaffensphase entwickelt er erstmals einen eigenen Malstil. Die Werke dieser Periode werden von verschiedenen Blautönen dominiert, die den melancholischen Unterton der behandelten Themen unterstreichen. Picasso zeigt die bitteren Seiten des Lebens. Menschen mit dünnen, halb verhungerten Körpern, die in Armut und Einsamkeit leben. Von nun an signiert er seine Bilder nur noch mit Picasso, dem Namen seiner Mutter. Nach zahlreichen Reisen in sein Heimatland Spanien und in verschiedene französische Städte lässt sich Picasso 1904 endgültig in Paris, in der Rue Radignan 13, nieder. In der französischen Hauptstadt verliebt er sich in Fernande Olivier. Die hübsche junge Frau wird seine Geliebte und steht ihm für zahlreiche Gemälde Modell. Durch diese Liaison wird Picasso zunehmend fröhlicher und auch seine Farbpalette wird bunter. Picassos Rosa-Periode beginnt. Zahlreiche Besuche im Zirkus inspirieren ihn. Er malt bunte Clowns, Akrobaten und Gaukler. In diesen Studien offenbart sich sein überragendes grafisches Können. 10 Jahre später wird sein berühmtes Bild einer Gauklerfamilie für stolze 11.500 Francs versteigert. Picasso ist noch keine 30 Jahre alt, als er die blaue und rosa Periode hinter sich lässt, denn die Bekanntschaft mit Georges Braque im Frühjahr 1907 ist der Beginn einer völlig neuen Kunstrichtung, des Kubismus. Picasso und Braque, deren Zusammenarbeit von einer tiefen, von gemeinsamem Suchen bestimmten Vertrautheit geprägt ist, studieren zunächst die Werke Paul Cézannes und lassen sich von ihm, dem Vater der Moderne, inspirieren. Picasso bricht mit der bisher geltenden Ästhetik. Die Spuren der Realität verwischt er, die Zentralperspektive gibt er auf und die Darstellung reduziert er auf wenige geometrische Formen. Aus diesen Gestaltungsgrundsätzen entwickelt sich die Bezeichnung dieses neuen Stils, Kubismus. Als 1911 die Beziehung mit Fernande kriselt, beginnt Picasso eine Affäre mit Eva Guel. Mit der neuen Frau an seiner Seite geht auch ein neuer Kunststil einher, der analytische Kubismus. Es entsteht die bekannte Collage »Stillleben mit Stuhl«, in der ein aufgeklebtes Wachstuch das Rohrgeflecht imitiert. Picasso will in die Kunst bisher fremde Materialien aus der Alltagswelt wie Zeitungsartikel, Etiketten und Werbeslogans integrieren und diese mit dem üblichen Malmaterial konfrontieren. Die in dieser Zeit entstehenden Klebebilder, sogenannte Papier-Collé, leiten zum synthetischen Kubismus über. Gegenstände, wie beispielsweise eine Gitarre, werden in große, flächige, zeichenhafte Formen aufgelöst. Personen werden gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. So blickt den Betrachter beispielsweise in dem Gemälde »Weiblicher Akt« von 1932 eine Frau mit der linken Gesichtshälfte an, während auf der rechten Gesichtsseite das Profil der Frau zu sehen ist. Dadurch verfügt diese Frau über 2 Nasen, eben nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Über die sich immer stärker von der Realität entfernende Kunst sagt Picasso, sowas wie abstrakte Kunst gibt es nicht. Man muss immer mit etwas anfangen. Später kann man dann alle Spuren der Realität verwischen. Im Februar 1917 begibt sich Picasso mit seinem Künstlerfreund Jean Cocteau nach Rom, um am Bühnenbild und den Kostümen zum Ballett Parade zu arbeiten, für den russischen Impresario Diaghilev. Picasso ist verzaubert von den anmutigen Bewegungen der russischen Tänzerin Olga Koklova, die er hier kennenlernt. Er verliebt sich in sie und weicht nicht mehr von ihrer Seite. Picasso begleitet sie auf ihren Tourneen und kommt durch sie mit der vornehmen Gesellschaft in Kontakt. Picassos Lebensstil wird zunehmend pompöser. Am 12. Juli 1918 heiraten Pablo und Olga in der russischen Kirche in der Rue d'Arue in Paris und verbringen ihre Flitterwochen in der südfranzösischen Stadt Biarritz. Von der Geburt seines Sohnes Paolo inspiriert, beschäftigt sich Picasso auch malerisch mit diesem Thema. In dem bekannten Gemälde Mutterschaft ist eine Frau zu sehen, die hingebungsvoll ihr Kind stillt. Daneben gewinnen surrealistische Einflüsse in Picassos Werk immer mehr an Bedeutung. Mit seinem Bild »Drei Tänzer« beteiligt sich Picasso 1925 an der ersten Ausstellung der Surrealisten in Paris. Doch das Glück von Pablo und Olga ist nicht von Dauer. Nach 9 gemeinsamen Jahren befindet sich die Ehe in der Krise. Nach einer Streiterei, Einer von vielen spricht er auf der Straße die hübsche 17-jährige Marie-Therese Walter an. Sie wird bald seine Geliebte und sein Modell. In dieser Zeit entsteht eine Serie von Federzeichnungen badender Frauen mit aggressiver sexueller Thematik. Picasso reist mit seiner Frau Olga nach Spanien, um sich Stierkämpfe anzusehen. Inspiriert von diesem Erlebnis entstehen in unterschiedlichen Techniken zahlreiche Arbeiten zum Thema Stierkampf. Immer häufiger trifft sich Picasso nun heimlich mit seiner jungen Geliebten Therese. 1935 seine Tochter Maya zur Welt bringt, bedeutet dies das endgültige Aus der Ehe mit Olga. Olga zieht mit dem Sohn Paolo aus der gemeinsamen Wohnung aus. Picasso bleibt allein zurück. Schwermütig und antriebslos malt er in dieser Zeit nur wenig, schreibt aber zahlreiche Gedichte. Später bezeichnet Picasso diese Zeit als die schlimmste seines Lebens. Als im Jahr 1936 der spanische Bürgerkrieg ausbricht, ergreift der Künstler Partei gegen Franco. Die Republikaner ernennen ihn als Dank zum Direktor des Prado-Museums in Madrid. Sein ganzes Engagement legt er im Jahrzehnt vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs neben zahlreichen weiblichen Figurenbildern vor allem in die Radierfolge Minotauromachie. In dieser Zeit entdeckt Picasso auch eine neue Leidenschaft. Er ist fasziniert von großen grafischen und plastischen Arbeiten. Picasso arbeitet oft von 2 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends, ohne eine Pause einzulegen. Ununterbrochen steht er vor der Leinwand. Gefragt, ob es ihn nicht ermüdet, sagt er, nein, während ich male, lasse ich meinen Körper draußen vor der Tür, wie die Moslems ihre Schuhe vor der Moschee. Am 26. April 1937 bombardieren deutsche Flugzeuge über 3 Stunden lang die kleine baskische Stadt Guernica. Die sinnlose Tötung der Zivilbevölkerung erschüttert und empört die Welt. Am 1. Mai zeichnet Picasso erste Studien für das große Gemälde Guernica, das er der spanischen republikanischen Regierung für ihren Länderpavillon auf der Weltausstellung zugesagt hat. Das Entsetzen über diesen barbarischen Luftangriff bestimmt das Thema des Monumentalgemäldes. Zu sehen ist eine Stadt in Flammen, schreiende Frauen, aufgeschlitzte Pferdeleiber, ein toter Soldat. Das ist Guernica, mit dem Picasso seine Abscheu vor der Militärkaste, die Spanien in einen Ozean der Schmerzen und des Todes gestürzt hat, ausdrückt. Als ihn ein deutscher Offizier fragt, haben Sie das gemacht? Antwortet Picasso ihm, nein, Sie. Picasso bleibt auch weiterhin politisch aktiv. Er wird Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs und setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Der auch im Alter von 60 Jahren noch äußerst agile und spontane Spanier variiert seine Kunst ebenso wie seine persönlichen Beziehungen. 1943 macht Picasso Bekanntschaft mit der jungen Malerin Françoise Gillot, die 10 Jahre lang seine Gefährtin sein wird und auch die Mutter seiner Kinder Claude und Paloma ist. Die beiden beziehen die Villa La Gauloise in Valory, in der sie häufig Gäste empfangen. Wenn Picasso zu Tisch sitzt, zelebriert er das Leben. Spanische Musik gehört ebenso dazu wie kulinarische Köstlichkeiten, von denen er selbst aber nur wenig isst. Ihm geht es vielmehr darum, die Bewunderung seiner Gäste zu spüren und ihre Meinung zu seinen Werken zu hören. In dieser Zeit erfährt Picasso viel Anerkennung. Der spanische Maler wird auch in seiner Wahlheimat Frankreich sehr verehrt. Für sein Schaffen verleiht ihm die französische Regierung 1948 als Anerkennung die Médaille de Reconnaissance Française. Im darauffolgenden Jahr wird Picassos Lithografie »Die Taube« für das Plakat der Pariser Weltfriedenskonferenz ausgewählt. Die weiße Friedenstaube mit dem Ölzweig im Schnabel wird zum weltweit anerkannten Symbol für den Frieden. Neben der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg und Frieden beteiligt sich Picasso zusammen mit dem von ihm über alle Maßen geschätzten Henri Matisse auch an einem Friedensaufruf. Im Alter von 80 Jahren läuten für Picasso noch einmal die Hochzeitsglocken, als er seine langjährige Geliebte Jacqueline Rock zum Traualtar führt. Die beiden ziehen in das Landhaus Notre-Dame-de-Vie in Mougins ein. Doch das Zusammenleben mit Picasso ist schwierig. Zeit seines Lebens ist er ein äußerst tyrannischer Mann, der keinen Widerspruch duldet. Selbst in diesem hohen Alter ist Picasso noch täglich in seinem Atelier anzutreffen. Und er hat wieder an einem neuen Werkstoff Gefallen gefunden, Beton. 4 monumentale Betonskulpturen, die nach Picassos Kartonentwürfen angefertigt wurden, werden in Stockholm ausgestellt. Die Ehrungen und Auszeichnungen, die Picasso erhält, werden immer bedeutender. 1963 ehrt ihn die Stadt Barcelona mit einem eigenen Museum, das später den größten Teil seines Nachlasses erhalten soll. Eine weitere Auszeichnung lässt ihm Frankreich zuteil werden, indem es überhaupt das erste Mal eine Retrospektive eines noch lebenden Künstlers veranstaltet. Die Ausstellung findet 1971 anlässlich seines 90. Geburtstags im Louvre statt. Am 16. April 1973 stirbt Pablo Picasso in Mougins im Alter von 92 Jahren und wird im Garten seines Schlosses in der Nähe von Cannes beigesetzt. Hinterlassen hat Picasso ein umfangreiches künstlerisches Vermächtnis und eine leere, wohl aber mit seinem Namen signierte Leinwand. Vielleicht ein Fingerzeig dafür, dass sein Werk keinesfalls beendet ist, sondern in seiner Wirkung weit über seinen Tod hinausreichen wird. Franklin Roosevelt, 1882 bis 1945. Am 24. Oktober des Jahres 1929 findet mit dem Crash an der New Yorker Börse eine lange Ära von Wohlstand und Wachstum ihr abruptes Ende. Amerika versinkt im wirtschaftlichen Chaos. Millionen Menschen verlieren ihre gesamten Ersparnisse. Die Industrieproduktion bricht zusammen. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte fallen ins Bodenlose. Niemand, so scheint es, kann oder will noch etwas kaufen. Nicht gekannte Not erfasst breite Schichten der Bevölkerung. Jeder 4. Amerikaner ist arbeitslos. Unzählige Farmer müssen aufgeben. Armutstrecks ziehen durchs Land. Die große Depression, die sich längst zu einer Weltwirtschaftskrise ausgeweitet hat, hat die Vereinigten Staaten fest im Griff. Der amerikanische Präsident Herbert Hoover ist mit der Situation überfordert. Mehrmals verkündet er ein Ende der Depression, doch seine Worte klingen wie Hohn in den Ohren der Menschen. Was soll er auch tun? Der Präsident gehört der Republikanischen Partei an, die seit jeher eine Einmischung des Staates in die Wirtschaft ablehnt. Er weiß, dass er die anstehenden Präsidentschaftswahlen verlieren wird. Der Kandidat der Demokratischen Partei ist der New Yorker Gouverneur Franklin Delano Roosevelt. Natürlich hat auch Roosevelt kein Patentrezept, aber er strahlt zumindest Entschlossenheit zum Handeln aus. »Dieses Land braucht mutiges und hartnäckiges Experimentieren«, ruft er den Menschen zu. »Der gesunde Menschenverstand sagt einem doch, Dinge einfach auszuprobieren. Wenn ein Mittel versagt, gib es offen zu und versuche ein anderes. Aber vor allem, versuche überhaupt etwas.« Mit überwältigender Mehrheit wird Roosevelt 1932 zum Präsidenten gewählt. Unübertroffene 12 Jahre wird er im Amt bleiben und Amerika verändern wie kein anderer Präsident im 20. Jahrhundert. Franklin Delano Roosevelt wird am 30. Januar 1882 in privilegierte Verhältnisse hineingeboren. Vater James Roosevelt und Mutter Sarah Delano entstammen beide alteingesessenen reichen New Yorker Familien. Die Roosevelts können ihre amerikanischen Wurzeln gar bis zum Jahre 1640 zurückverfolgen, als ein gewisser Klaas Martensen van Rosenfeld sich in der niederländischen Kolonie Neu-Amsterdam, wie New York anfangs hieß, niedergelassen hatte. Das weitläufige Anwesen der Familie liegt im idyllischen Hudson River Valley, wohin sich viele Vertreter des New Yorker Geldadels zurückgezogen haben. Das Leben der Roosevelts gleicht dem einer europäischen Aristokratenfamilie. ihr Vermögen wirft reichlich Gewinn ab, sodass sich der Vater, ganz im Stile eines englischen Gentlemans, nicht viel mit Geschäften oder gar täglichem Broterwerb befassen muss. Den Roosevelts bleibt viel Zeit mit ihrem kleinen Sohn, ausgedehnte Reisen durch Europa zu unternehmen. Franklin wächst als behütetes Einzelkind auf. Vor allem die ihren Jungen abgöttisch liebende Mutter verhätschelt ihn, wo es nur geht. Aber es ist die Welt von Erwachsenen, in der er seine Kindheit verbringt. Kontakt zu Gleichaltrigen hat er wenig, nicht einmal in der Schule, da ihn zu Hause Privatlehrer unterrichten. Erst mit 14 Jahren schicken ihn seine Eltern auf eine elitäre Privatschule. Ohne Erfahrung im Umgang mit anderen Jugendlichen, dazu noch schüchtern und eher schmächtig, bleibt er während der vierjährigen Schulzeit immer ein Außenseiter. Der Schuldirektor wird zu seiner engsten Bezugsperson und Franklin verinnerlicht dessen stete Appelle an die christlichen Werte, den in Not Geratenen beizustehen und sein Leben dem Gemeinwohl zu widmen. Im Jahre 1900 beginnt der 18 Jahre alte Roosevelt an der Harvard University ein Studium der Geschichte und Politikwissenschaften. Wichtiger als der akademische Erfolg ist ihm aber nach den Erfahrungen im Internat, sich die Anerkennung seiner Mitstudenten zu verdienen und Freundschaften zu schließen. Voller Begeisterung verfolgt er, wie sein entfernter Verwandter Theodore Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Franklin Delano Roosevelt hat sich zwischenzeitlich zu einem gut aussehenden und charmanten, mitunter aber auch aalglatten Gentleman entwickelt, als er im Jahre 1902 die Debütantin Eleanor Roosevelt kennenlernt. Er findet Gefallen an seiner Cousine fünften Grades, die für ihr junges Alter eine ungewöhnliche Ruhe und Ernsthaftigkeit ausstrahlt. Gegen den anfänglichen Widerwillen seiner Mutter, die ihren längst erwachsenen Sohn einfach nicht loslassen kann, heiraten Franklin und Eleanor im März 1905. Zu der Zeit hat Roosevelt bereits ein Jurastudium an der New Yorker Columbia University aufgenommen. Zwei Jahre später heuert er bei einer renommierten Wirtschaftskanzlei in New York an, ohne dass ihm die Arbeit als Jurist große Freude bereitet. So überrascht es nicht, dass er die erste sich bietende Gelegenheit ergreift, in die Politik zu wechseln. Ungewöhnlich für einen Mann aus bestem Hause ist jedoch, dass er Karriere bei den Demokraten, der Partei der Einwanderer und der Südstaaten machen will und nicht bei den damals dominierenden Republikanern. Doch die Familie seines Vaters war seit jeher der Demokratischen Partei verbunden. Die Chancen Roosevelts, als demokratischer Kandidat in seinem Heimatwahlkreis einen Sitz im Senat des Bundesstaates New York zu erobern, stehen schlecht. Doch am Ende nehmen sich zwei republikanische Bewerber gegenseitig die Stimmen weg und Roosevelt ist der lachende Dritte. Mit 29 Jahren zählt er zu den jüngsten Abgeordneten im Parlament und soll, so die Erwartung der Parteiführer, erst einmal einen Platz als Hinterbänkler einnehmen. Doch das ist nicht sein Naturell. Strotzend vor Selbstbewusstsein und Ehrgeiz mischt er sich sogleich in die Gesetzgebung ein und scheut auch den Konflikt mit den mächtigen, immer vom Hauch der Korruption umwehten Parteibosse aus New York City nicht. Auf die meisten Senatskollegen wirkt sein Gebaren arrogant. Doch Roosevelt lernt schnell, was in der Politik wirklich zählt. Mit großem Elan unterstützt er die Präsidentschaftskandidatur des Demokraten Woodrow Wilson. Und der dankt es ihm nach seinem Wahlsieg mit der Ernennung zum stellvertretenden Marineminister. Als in Europa der Erste Weltkrieg tobt, macht sich Roosevelt für eine Aufrüstung der US Navy und später für den Kriegseintritt der USA stark. Zu Hause wartet auf Roosevelt inzwischen eine große Familie. Fünf kleine Kinder und seine Frau Eleanor. Glücklich ist die Ehe von Franklin und Eleanor allerdings nicht. Zu weit gehen ihre Vorstellungen vom Familienleben auseinander. Während Roosevelt das gesellschaftliche Parkett liebt, sind für seine Frau die Empfänge nur lästige Pflicht. Eleanor engagiert sich lieber in sozialen Projekten. Sie stellt Lucy Mercer ein, die sie als Sekretärin unterstützen soll. Damit holt sie sich allerdings, nichts ahnend, eine Rivalin ins Haus. Denn ihr Mann pflegt schon bald eine Affäre mit der jungen Frau, bis Eleanor verfängliche Briefe findet. Entsetzt stellt sie Franklin zur Rede, der ihr Angebot, sich scheiden zu lassen, jedoch ablehnt. Zwar wird ihre Ehe bis zum Tode Roosevelts fortbestehen, aber von da an führt jeder sein eigenes Leben. Als Freunde und politische Mitstreiter bleiben sich Franklin und Eleanor jedoch verbunden. Mit Roosevelts politischer Karriere geht es stetig voran. Die demokratische Führung weiß um die Zugkraft seines prominenten Namens. Und so kann sich Roosevelt im Jahr 1920 auf dem Parteikongress der Demokraten als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten durchsetzen. Doch alle Wahlkampfanstrengungen an der Seite des Präsidentschaftskandidaten James M. Cox sind vergebens. Die Republikaner gewinnen die Wahl haushoch. Im Sommer 1921 sucht Roosevelt im Ferienhaus der Familie auf Campobello Island Erholung. Da trifft ihn ein Schicksalsschlag, der seine politische Karriere und damit sein privilegiertes Leben zu zerstören droht. Er wird krank. Zunächst meint er, er habe sich beim Schwimmen im Meer eine fiebrige Erkältung zugezogen. Doch kurz darauf hat er Lähmungserscheinungen in den Beinen. Die hinzugezogenen Ärzte stellen eine niederschmetternde Diagnose. Der 39 Jahre alte Roosevelt sei an Polio, an Kinderlähmung, erkrankt. Es bestehe keine Aussicht, dass er je wieder laufen könne. Roosevelt weigert sich zu glauben, was die Ärzte ihm da sagen, und verbringt die nächsten Jahre mit der unermüdlichen Suche nach neuartigen Behandlungsmöglichkeiten. Vergeblich, seine Beine bleiben gelähmt. Fortan wird es zwei Roosevelts geben. Der Privatmann wird aufgrund der Lähmung zeitlebens auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Der Politiker Roosevelt aber vermittelt stets, er sei auf dem Weg der Besserung. Nie lässt er sich in der Öffentlichkeit im Rollstuhl sehen. Später erweckt er sogar den Eindruck, als könne er wieder ein paar Schritte laufen. Mit einer Hand auf einen Stock gestützt, die andere an einen Helfer geklammert, schleift er mit dem Schwung seiner Hüften die in Eisenschienen festgezurrten Beine Stück für Stück nach vorne. Heute, da Fernsehkameras Politiker auf Schritt und Tritt verfolgen, undenkbar. Doch damals geht die Täuschung auf. Bis zu seinem Tode wissen die wenigsten Amerikaner, dass ihr Präsident eigentlich im Rollstuhl sitzt. 1928 steigt Roosevelt wieder ins politische Geschäft ein und kandidiert in seinem Heimatstaat New York erfolgreich für den Posten des Gouverneurs. Als nach dem Schwarzen Freitag 1929 die Börse ins Bodenlose fällt und Amerika in die große Depression stürzt, versucht Roosevelt als einer der ersten Amtsträger im Lande, die hoffnungslose Lage so vieler Menschen mit Hilfe politischer Initiativen zu verbessern, etwa durch Steuererleichterungen für Farmer. Nach seiner überwältigenden Wiederwahl im Jahr 1930 sehen viele in ihm den nächsten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten. Und so kommt es auch. Roosevelt landet einen Erdrutschsieg über den republikanischen Präsidenten Herbert Hoover, dem die Wähler seine Tatenlosigkeit im Angesicht des wirtschaftlichen Niedergangs nicht verzeihen. Bei seiner Amtseinführung spricht Roosevelt seinen Landsleuten Mut zu. Diese große Nation wird erdulden, was es zu erdulden gibt. Sie wird wieder auferstehen und erblühen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Einzige, was wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist. Dann geht er mit seinem Beraterstab an die Arbeit. Die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft werden legendär. Kein Präsident vor oder nach ihm schafft es, in so kurzer Zeit ein so umfassendes Gesetzespaket durch den Kongress zu bringen. Der New Deal, so das Schlagwort von Roosevelts politischem Programm, ist zunächst einmal ein Bündel von Soforthilfemaßnahmen. So gilt es, das Bankensystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren, den Arbeitslosen mit Unterstützungsleistungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beizustehen und die Preise für landwirtschaftliche Produkte zu stabilisieren. Ganz im Sinne des Ökonomen John Maynard Keynes weitet Roosevelt die Ausgaben des Staates, finanziert durch Kredite, aus, um für eine Belebung der Wirtschaft zu sorgen. Wie im Wahlkampf vorhergesagt, entfalten einige der Maßnahmen sogleich Wirkung, andere verpuffen. Doch der New Deal zielt nicht nur auf die Linderung der ärgsten Not. Roosevelt will die Machtlosigkeit der Politik gegenüber einer ungezügelten Marktwirtschaft nicht länger hinnehmen. So bringt er Gesetze auf den Weg, die eine strenge Aufsicht über Börse und Banken ermöglichen, die Rechte der Arbeitnehmer stärken oder eine staatliche Rentenversicherung begründen. Natürlich muss er als Präsident auch einige Rückschläge hinnehmen. Mehrere seiner Gesetzesvorhaben werden vom obersten Gerichtshof der USA zu Fall gebracht. Auch geht die wirtschaftliche Erholung nicht so schnell vonstatten, wie er hofft. Doch seine überwältigende Wiederwahl im Jahre 1936 zeigt, dass dem New Deal eine breite Unterstützung in der Bevölkerung sicher ist. Spätestens mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs richtet Roosevelts Regierung den Fokus von der Innenpolitik auf die Außenpolitik. Der Präsident will einerseits die Vereinigten Staaten aus dem Krieg heraushalten. Andererseits setzt er sich vehement für eine Unterstützung Großbritanniens ein. Als Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfällt, unterstützen die Amerikaner auch Stalin mit Waffenlieferungen. Roosevelt hat inzwischen seine dritte Amtszeit als Präsident angetreten. 1944 wird er sogar ein viertes Mal gewählt werden. Dies ist ein Novum in der amerikanischen Geschichte, hatten sich doch alle bisherigen Präsidenten an George Washingtons selbst auferlegter Beschränkung auf zwei Amtszeiten gebunden gefühlt. Aber zu einer Zeit, da die Welt im Krieg versinkt, sieht sich Roosevelt in der Pflicht. Und die Mehrheit der amerikanischen Wähler sieht dies genauso. Am 7. Dezember 1941 greifen japanische Kampfflugzeuge ohne Vorwarnung den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an. Tags darauf berichtet Roosevelt, dass Dutzende Schiffe der US Navy zerstört wurden und mehr als 3500 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen sind. Auf sein Bitten hin verabschiedet der amerikanische Kongress am selben Tag die Kriegserklärung gegen Japan. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Nur drei Tage später erklären die mit Japan verbündeten Achsenmächte Deutschland und Italien ihrerseits Amerika den Krieg. Nun sind die USA also doch Kriegspartei und sie werden die entscheidende Kriegspartei sein. Denn mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten wendet sich das Kriegsglück bald zugunsten der Alliierten. Grund sind die schier unerschöpflichen Kapazitäten für die Waffenproduktion. Schon zum Zeitpunkt des Angriffs auf Pearl Harbor stellt die amerikanische Industrie so viel Kriegsgerät her wie Japan und Deutschland zusammen. 1944 ist es dann schon ein Vielfaches. Im Inneren wirkt der Krieg wie ein gewaltiges Konjunkturprogramm. Endlich läuft die Wirtschaft wieder auf Hochtouren. Die Schlangen von Arbeitslosen gehören endgültig der Vergangenheit an. Roosevelt ist als Präsident zwar Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte, er hält sich aus der operativen Kriegsführung aber weitgehend heraus. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, das Bündnis gegen die Achsenmächte enger zu schmieden und die Grundzüge einer Nachkriegsordnung zu entwerfen. Wiederholt trifft er sich mit dem britischen Premierminister Winston Churchill. In Casablanca verkünden beide im Januar 1943, dass die Alliierten nur eine bedingungslose Kapitulation seitens der Achsenmächte akzeptieren werden. Für Roosevelt ist doch die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion von großer Bedeutung. Ist er doch überzeugt, dass der Beitrag der Roten Armee unverzichtbar für einen Sieg ist. Als den Alliierten im Juni 1944 die Landung in der Normandie glückt und sie in der Folge die deutsche Wehrmacht aus Frankreich zurückdrängen, ist ein Ende der Kriegshandlungen in Europa abzusehen. Auf der Konferenz von Yalta einigen sich Roosevelt, Churchill und Stalin Anfang 1945 über die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen und legen den Grundstein für die Gründung der Vereinten Nationen. Churchill zeigt sich vom Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten schockiert. Eine fortschreitende Arteriosklerose schwächt den inzwischen 63 Jahre alten Roosevelt schon seit einiger Zeit. Anfang April 1945, das Kriegsende vor Augen, zieht sich Roosevelt in sein Sommerhaus in Warm Springs im Bundesstaat Georgia zurück, um neue Kräfte zu sammeln. Ihn begleitet Lucy Mercer Rutherford, jene Sekretärin, mit der er vor 25 Jahren ein Verhältnis hatte. Beide hatten sich lange Zeit aus den Augen verloren. Erst vor ein paar Jahren, als Roosevelt im Weißen Haus immer mehr unter Einsamkeit zu leiden begann, hatte eine seiner Töchter den Kontakt mit der inzwischen verwitweten Lucy wiederhergestellt. Sie und nicht seine Frau Eleanor ist bei ihm, als er am 12. April plötzlich über schreckliche Kopfschmerzen klagt und einen Moment später zusammenbricht. Ein schwerer Schlaganfall hat dem Leben des Präsidenten ein Ende gesetzt. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wird er am Familiensitz in Hyde Park zur letzten Ruhe getragen. Roosevelt hat Amerika geprägt wie kein anderer Präsident des 20. Jahrhunderts. Innenpolitisch hat er mit dem New Deal die Rolle der Bundesregierung neu definiert. Die Demokratische Partei, die für eine solche aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik steht, löst die Republikaner auf Jahrzehnte als Mehrheitspartei ab. Außenpolitisch übernehmen die USA unter Roosevelt erfolgreich die Führung des alliierten Kampfes gegen die Achsenmächte und erhalten auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihr internationales Engagement für Freiheit und Frieden aufrecht. Teil 22 der Reihe »Große Frauen und Männer der Weltgeschichte« porträtiert das Leben von Adolf Hitler, Charlie Chaplin, Charles de Gaulle und Mao Zedong. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.